Würden Sie die Weiche umlegen? Spannend wird die Debatte erst, wenn man weniger eindeutige Gedankenexperimente diskutiert. In der Philosophie sind sie seit jeher ein wichtiges Instrument, um unsere Intuitionen freizulegen. Descartes etwa hat sich vorgestellt, dass ein böser Dämon ihn in allem täuschen würde und sich gefragt, was man dann überhaupt sicher wissen kann. Kant erörtert, ob Menschen böse Taten begehen würden, wenn die Strafe gleichsam auf dem Fuße folgte, der Mörder also sogleich die Schlinge des Galgens am Hals spüren würde. Auf den ersten Blick erscheinen Gedankenexperimente oft ungewöhnlich und provozieren auch manchmal. Gerade in der Moralphilosophie helfen sie aber, unsere Intuitionen, das heißt unsere spontanen, unreflektierten Einschätzungen ans Licht zu bringen. Die Frage lautet nämlich dann, was würden wir in diesem Fall sagen? Philosophie beginnt allerdings erst danach, wenn man sich fragt, kannst du deine Intuition begründen? Fällt sie unter ein allgemeines Prinzip? Ein klassisches Gedankenexperiment sieht so aus. Der Weichenstellerfall. Ein Zug rast auf 5 Gleisarbeiter zu und wird sie sicher töten. Man kann den Zug weder stoppen noch die Arbeiter warnen, sondern einzig eine Weiche umlegen, sodass der Zug nur einen Arbeiter auf einem Nebengleis tötet. Andere Möglichkeiten gibt es in diesem Szenario nicht. Würden Sie die Weiche umlegen? In Studien antworten 87% der Befragten mit Ja. Das zeigt, dass wir konsequenzialistisch urteilen, sofern wir keinen weiteren Anhaltspunkt haben. 5 Überlebende sind besser als einer. Dieses Gedankenexperiment hat sich die englische Philosophin Philippa Foot vor über 50 Jahren ausgedacht. Solche Zugszenarien haben sich als hervorragender Test für moralische Intuitionen erwiesen. Foots Gedankenexperiment ist allerdings viel radikaler als der Abschuss im Film Terror, denn hier muss man wirklich zwischen Leben abwägen. In einer Variante stirbt der einzelne Gleisarbeiter, in der anderen überlebt er.